Wenn Freundschaften an der Maske zerbrechen und an vergessenen Nachrichten. Tja, meine Freundschaften waren mein ganzes Leben lang sehr, ja, wie soll ich sagen, ambivalent. Das trifft es wahrscheinlich am ehesten. Und auch wenn ich dieses Thema hier schon mal hatte, es entwickelt sich weiter, weil ich weiter lerne. Über mich, über mein Funktionieren im Spektrum und über die Welt um mich herum. Neue Sichtweisen entstehen, neue Erklärungen für den Moment, neue Erkenntnisse darüber, warum Dinge sind, wie sie sind. Also, nochmal von vorn. Die Maske, die zu gut sitzt, bis sie es nicht mehr tut. Ich habe sehr schnell Kontakt zu Menschen gefunden, einfach weil ich mich extrem gut an Menschen, Situationen, Gruppen und ihre Dynamiken anpassen konnte. Maskieren Deluxe. Das war nie das Problem. Ich konnte mich gut anpassen. Zumindest an Menschen, nicht an systemische Strukturen, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber an Menschen, da war ich gut, sehr gut sogar. Ich habe schnell Freundschaften geschlossen und wenn Menschen mir begegnen, sind sie in der Regel überdurchschnittlich begeistert davon, wie ich bin. Das funktioniert allerdings nur bis zu einem gewissen Punkt, nämlich bis zu dem Punkt, an dem sie merken, wie ich wirklich bin. Damit will ich nicht sagen, dass ich eine Rolle spiele. Ich halte mich für einen authentischen Menschen, aber ich habe einfach sehr viele Facetten. Und manche dieser Facetten passen nicht besonders gut zusammen. Das ist ziemlich typisch bei Neurodivergenz, vor allem bei Neurodivergenz im ADHS- und Autismus-Spektrum. Da passen die Teile gewissermaßen per Definition nicht ganz zusammen. Daraus entsteht ein innerer Konflikt. Und diesen inneren Konflikt kann man maskieren. Das tut man ja in der Regel auch. Aber irgendwann klappte das bei mir nicht mehr. Und das waren bei mir oft die Momente, in denen sich Freunde oder auch potenzielle Freunde plötzlich in Bekanntschaften oder Luft verwandelt haben. Wo sie sich von einem Tag auf den anderen von mir abgewandt haben. Einfach, weil ich nicht mehr in das Muster ihrer Vorstellung, das sie von mir hatten, reingepasst habe. Oder warum auch immer. Tja, im Muster verlassen oder auch verlassen werden, war ich schon immer gut. Genauso wie im Muster erkennen. Das hat dazu geführt, dass ich heute sehr vorsichtig bin, was Freundschaften angeht. Denn ich kann sehr schnell eine wirklich tiefe Verbindung zu Menschen aufbauen, durch meine Empathie und durch meine Art, mich unbewusst an den Wortlaut, die Stimmung und die Ausdrucksweise meines Gegenübers anzupassen. Das habe ich mein ganzes Leben lang gemacht. Aber irgendwann bröckelt die Maske oder sie sitzt nicht mehr richtig. Und in letzter Zeit fällt sie auch für immer längere Phasen einfach ganz runter und lässt sich nicht mehr aufsetzen. Und das ist dann der Moment, in dem Freunde manchmal sagen, ich hätte sie verarscht. Ich wäre ja jemand ganz anderes. Oder noch schlimmer, aus »Ich melde mich« wird und er wurde nie mehr gesehen oder gehört. Dabei war ich die ganze Zeit immer nur ich selbst. Das Nachrichtenproblem oder warum ich nicht antworte, obwohl ich es will. Und dann gibt es da noch ein anderes massives Problem. Eines, das Freundschaften genauso zuverlässig zerstört wie die fallende Maske. Ich bin echt nicht gut darin, auf Nachrichten zu antworten. Ich will antworten, wirklich. Aber bei Nachrichten brauche ich länger, um zu verstehen, was der andere wie sagen will. Ich habe keine Mimik, keinen Tonfall, keine Körpersprache zu analysieren, nur Worte. Worte, die für mich oft nichts aussagen. Und in meiner Welt, in meinem Perfektionismus, will ich alles richtig machen. Also überlege ich, wie ich richtig drauf antworte. Weil jedes Wort, so habe ich es in meinem Umgang bisher erlebt, alles Mögliche bedeuten kann. Nehmen wir den Ausdruck »schön für dich«. Das kann von Neid über Freude bis hin zu Missgunst und Abfälligkeit alles bedeuten, ohne Kontext. Also analysiere ich Nachrichten und versuche passend zu antworten. Dauert das länger als meine Aufmerksamkeitsspanne, und das hat nichts mit meinem Interesse an der Person zu tun, passiert es, dass ich es vergesse zu antworten. Und wenn ich nach ein paar Tagen realisiere, dass ich es vergessen habe, kommen die Schuldgefühle, die Selbstverurteilung. Und dann schreibe ich gar nicht mehr. Weil, wie erkläre ich das jetzt? Wie sage ich, sorry, ich habe deine Nachricht nicht ignoriert, ich habe sie nur analysiert, dann war meine Aufmerksamkeit woanders und jetzt ist es zu spät und ich schäme mich. Also schreibe ich gar nicht mehr und die Freundschaft ist erledigt. Schwere Bedingungen für Freundschaften, die bisher kaum jemand akzeptieren konnte, wie es scheint. Nur einer bisher, abgesehen von meiner Familie, der genau das kann. Der versteht, dass mein Nicht-Antworten nichts mit ihm zu tun hat, sondern mit mir, mit meinem Gehirn, mit meiner Art zu funktionieren. Einsam trotz allem. Oder gerade deshalb? Ich weiß, ich bin nicht einfach. Und ja, ich bin schlecht in Smalltalk. Oder noch schlimmer, in Menschen ansprechen. Aber Freundschaft bedeutet mir so viel, so verdammt viel. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, bin ich, was Freundschaften angeht, oft einsam. Jeder hoffnungsvolle Versuch scheitert leider, irgendwann. Ist es denn so schwer? Ist es so schwer zu verstehen, dass jemand Freundschaft will, sie schätzt, sie braucht, aber gleichzeitig Schwierigkeiten hat, sich so zu verhalten, wie es erwartet wird? Ist es so schwer zu akzeptieren, dass jemand nicht sofort antwortet, weil er gerade nicht kann und nicht, weil er es nicht will? Ist es so schwer zu sehen, dass die Maske irgendwann fällt, nicht weil jemand gelogen hat, sondern weil niemand eine Maske für immer tragen kann? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es tatsächlich so schwer, für die meisten Menschen. Aber verdammt, es wäre schön, wenn es das nicht wäre. Weil ich eigentlich ein guter Freund bin, loyal, ehrlich, empathisch, tief verbunden, wenn ich mich verbinde. Nur eben anders, komplizierter, unberechenbarer in meiner Kommunikation. Und anscheinend ist das zu viel verlangt, zumindest meistens. Aber hey, einer hat es geschafft. Das gibt mir Hoffnung. Auch wenn ich nicht weiß, ob ich noch die Energie habe, weiter nach solchen Menschen zu suchen. Vielleicht ist das auch okay. Vielleicht reicht einer. Auch wenn es sich manchmal verdammt einsam anfühlt.